Sergej, ein Glück, dass du kommst. Ich war schon in Sorge um dich. Das Essen ist gar. Ich bitte zu Tisch. Kinder, wascht euch die Hände und setzt euch an den Tisch. Ich setze mich neben dich und er setzt sich neben sie. Bedienen Sie sich bitte.